zählte mehr als Gold und Geld. Wir haben so viel durchgemacht und alles immer gemeinsam. Aber irgendwann kam der Tag, man war zusammen, aber nur noch einsam. Die Angst vor dem Alleinsein.